Die meisten der Vermissten sind Hilfsfeuerwehrleute, die von Unternehmen angeheuert worden waren. Sie hatten am Mittwochabend als erste versucht, den Brand in dem Chemikalienlager zu löschen. Die folgenden Explosionen trafen sie wohl aus nächster Nähe. Die Behörden hatten diese Männer zuvor in ihrer Statistik ignoriert. Dagegen protestierten Angehörige am Rande einer Pressekonferenz und verlangten mehr Informationen und Aufklärung über das Schicksal ihrer Familienmitglieder. Erst 4 Tage nach dem Unglück haben die Behörden nun zugegeben, dass die Vermisstenzahl deutlich höher liegt als anfangs behauptet. Die Hoffnung schwindet allerdings, noch Überlebende auf dem verwüsteten Gelände zu finden. Dort am Ort der Explosion klafft ein riesiger Krater. 3000 Einsatzkräfte konzentrieren sich derweil auf die Suche und Beseitigung der Chemikalien vor Ort. Ein Militärvertreter hat bestätigt, dass an der Unglücksstelle mehrere 100 Tonnen hochgiftigen Natriumcyanids gelagert waren. Das meiste davon befinde sich noch immer in Containern. Es habe sich aber auch etwas in der Umgebung verteilt, berichten Staatsmedien. Auch Kaliumnitrat und Ammoniumnitrat hätten sich in dem Gefahrgutlager befunden. Die Behörden beruhigen die Bevölkerung. Die Luft außerhalb der abgesperrten Zone sei nicht gesundheitsschädlich, hieß es. So hätten Messungen keine signifikanten Mengen von Natriumcyanid ergeben. Viele Bürger in Tianjin misstrauen diesen Angaben, aber sie kritisieren zudem den schleppenden Informationsfluss. Gestern war das Gebiet rund um den Unglücksort zumindest in Teilen evakuiert worden. Nach wie vor ist die Ursache der Explosionen unklar. Es wird spekuliert, ob die Löscharbeiten mit Wasser zu einer explosiven Reaktion geführt haben könnten. Das wiederum wirft die Frage auf, wie es um die Ausbildung der Feuerwehr und angestellter Brandbekämpfer steht. Gut möglich, dass die ersten Einsatztrupps auch gar nicht wussten, dass sie in einem Lager voller Chemikalien löschten. Unbeantwortet ist auch noch die Frage, ob das Gefahrgutlager an dieser Stelle, so dicht an Wohngebäuden, überhaupt zulässig war und ob bei der Lagerung alles mit rechten Dingen zuging. Die Regierung gelobt Aufklärung, gibt sich gleichzeitig aber große Mühe, die Informationen zu kontrollieren. Dutzende Internetseiten wurden von den staatlichen Zensoren blockiert und hunderte Konten in sozialen Netzwerken geschlossen. Wegen der Verbreitung von Gerüchten, hieß es.